Dealer von Life, lauf mit Skimaske ein. Magazin voller Blei, ey, durchsieb deine Scheibe. Streuzlei paar Steine und schon lieb ich deine Kleine. Weil ich Beutel am Verteilen bin, riech ich nach Scheine. Lass das Biest von alleine, Digga, Biest oder weißes Pack es ab. Es verkauft sich wie von alleine, Digga, nie wieder pleite. Weil der Obsthandel läuft, ey, das Weed ist verschweißt und die Kokskapsel voll. Koscher im Joint und Banane unterm Sitz. LX, ich bewahre mein Gesicht. Hol die Ware aus dem Schiff und trag nagelneue Kicks. Ey, ich schlag ein auf dich, bis dein Nasenbein spritzt. Meine Haare immer frisch, Tadel oder Schnitt. Werd im Cabrio geblitzt, auch im Radio lauf ich. Packst du Bargeld auf den Tisch, hab ich harte Nase für dich. Nichts gehört, nichts gesehen, nichts hat vor Gericht 187. Ich bleib für immer Dealer, denn ich liebe das Sativa. Zieh die Schiebaske jetzt über und überfalle ein paar Dealer. Für immer bleib ich Dealer, 187 in der Familie. Fahr mein Zinnes Benzin Lila, 500er Benziner. 10,5 Umsatz locker in der Pushertasche. Um den Markt zu ficken, brauch ich keine Mutterpflanze. Flex halt wie Butterpaste, dessen auf der Untertasse. Max will auf Zucker, warte Sex und Puff, Zuckerplaste. Es geht immer noch um Wirkung, um Benz mit AMG. Ich leg immer noch meinen Schwerpunkt auf beste Qualität. Druck, ich öffne das Paket, lass den Tangery im Blatt brennt. Verteile Autogramme aus dem Benz an der Ampel. Ich drück 100 Gramm weg, Erdbeer, Käsehase. Guck, wo ich letztes Jahr war.